Okay, das wird jetzt das erste Mal mein ernsthafter Song. Ich möchte mich von meinen alten Tracks distanzieren, die nur vom Thema Saufen handeln. Jetzt möchte ich ernste Musik machen. Nö, ist nicht, wegen ist nicht. Guck mal, du bist Toby Tide. Die Leute wollen Sauflieder von dir hören. Das steht in deinem Vertrag mit Triple Penis Entertainment. Mir fällt nichts ein, ich heb mein Glas Ex und ich hab schon wieder den ganzen Schnaps weg. Tja, so läuft ein Wochenende immer nur saufen und danach Torke durch die Seitenstraße laufen. Hier. Richtig Spaß hätten wir, wenn der Tag danach nicht wäre und ich das Gefühl hätte, als ob ich sterbe. Man liegt im Bett und will sich nicht mehr bewegen. Dazu kann es passieren, sich heftig zu übergeben. Dann hat man wohl zu tief geschaut ins Glas. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger Gas. Kommt gar nicht in Frage, am nächsten Tag wird auch gesoffen und dabei die alten Themen wieder neu aufkommen. So geht das dann immer Freitag und Samstag und Sonntag fühle ich mich wie nach nem Anschlag. Ich sag euch das, die Säuferei ist echt hart und wer es übertreibt, wird später Jungen sagen. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wir schenken diese Scheiße, ich kriege zu viel. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wir schenken diese Scheiße, ich kriege zu viel. Mann, so jetzt reicht's, ich hab hier keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will jetzt ernste Musik machen und nicht immer nur diesen scheiß Saufkram. So, und jetzt zeige ich's euch, dass ich's kann. Jetzt geh ich weg vom Thema der Trinkerei. Mann, es gibt auch andere Sachen als immer nur heil sein. Man muss auch an die Pflichten denken, das sag ich dir. Karriere, Kohle und zu leben wie ein hohes Tier. Denk an die Familie und an alle deine Pflichten. Auch das darfst du nicht vernachlässigen. Ach, scheiße. Es ist Freitag. Er ist wieder da und er ist von der ganzen Woche mein Lieblingstag. Feuchtfröhlich sitzen wir dann so 6 bis 8 Stunden. Auch jede Art von Hemmschwelle ist überwunden. Das weibliche Geschlecht wird dann richtig heiß und der Partybus draußen steht auch schon bereit. Jedes Wochenende ist es dieselbe Masche. Halbe Stunde ficken und fertig ist die Sache. Aha. Die Frau ist besoffen, genauso wie ich. Deshalb merke ich mir nicht ihr Gesicht. Jetzt wisst ihr Bescheid über mein Wochenende. Und mache ich jetzt weiter, bekomme ich Kotzkrämpfe. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wer schenkt mir diese Scheiße, ich kriege zu viel. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wer schenkt mir diese Scheiße, ich kriege zu viel. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wer schenkt mir diese Scheiße, ich kriege zu viel. Immer nur das eine, saufen, trinken. Ich habe keine Chance da rauszufinden. Ich will philosophieren, doch ein Bier steht vor mir. Wer schenkt mir diese Scheiße ein, ich kriege zu viel. Nein, ich will nicht mehr, ich geh jetzt. Das war das letzte Mal, nein, ich hab keinen Bock mehr. Die machen was sie wollen, die kriegen mich nicht mehr. Nein, nein, ich mach hier nichts mehr, das war's. Ich bin raus, Schluss. Nein, nie wieder saufen, Mann, kein Saufrap mehr. Das ist das Ende jetzt, ich will kein Saufen mehr. Das wollen wir doch mal sehen.